taatz@aol.com. Gerne senden wir Ihnen auch ein Probeexemplar. New Yorker Staatszeitung, P.O. Box 18508, Sarasota, Florida 34276. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchten wir Ihnen ganz wunderschöne Ostern wünschen. Und zu Ostern gehören Tulpen und blühende Bäume. Ich habe schon eine ganze Menge mit Fotos aus Deutschland erhalten. Und da geht es mit Bienen und Bäumen und Blumen zu einem etwas verfrühten Frühling und man freut sich des schönen Wetters und der wunderbaren Natur. Und heute geht es um Natur und zwar in Deutschland, wie gesagt, Ostern, dieses Mal große blühende Bäume, blühende Blumen auf den Wiesen und Bienen, deren Stöcke zum Beispiel Bienenstöcke auf den Dächern von Museen stehen, wie zum Beispiel am Museum Wiesbaden, wo Sie dann auch im Museum den Honig kaufen können. Da sind also die Bienen und versorgen ihre Königin und schenken uns diesen wunderbaren süßen Honig. Und im Museum selber in Wiesbaden ist in diesen Tagen eine Ausstellung, da geht es um Eier. Und zwar gibt es ja den naturhistorischen Teil des Hauses und darin, wie gesagt, hat man sich ganz auf Ostern und Ostereier eingestellt. Wir hingegen möchten Ihnen gerne Tiergeschichten bringen. Es ist Frühling und viele dieser Tiergeschichten, die meine Mutter uns erzählt hat, sind Handeln von eben gerade dieser Jahreszeit und auch ihren Kindertagen mit einer ganzen Menge Tiere, die vielleicht heute nicht unbedingt als Haustiere gelten würden. Aber wie gesagt, meine Mutter hat ihre Kindheit mit vielen solcher Tiere verbracht und das wären zum Beispiel zwei weiße Häschen und das sind drei Hühnchen, zwei davon Hennen und ein kleiner Zwerg Hahn. Und dann geht es auch noch in ihrer Geschichte um ein Schwein, das sie haben mästen lassen können. Und dann geht es noch um Hunde und um Katzen. Aber wie gesagt, vorwiegend sind dies Geschichten, die aus einer ganz anderen Zeit stammen und vielleicht für Sie recht interessant sind. Für mich sind sie auf jeden Fall interessant, weil es ja die Kindheit meiner Mutter ist. Für unsere Mutter war Ostern ihrer Kindheit mit der Erinnerung, dass ihr Vati immer in der Wohnung Eier für die beiden Töchter versteckt hatte, und zwar zum Beispiel auf der Türklinke verbunden. Es waren Schokoladeneier und auch welche aus Marzipan, sagte sie mir. Sicherlich hat jeder seine eigenen Erinnerungen. Heute wollen wir Ihnen von ihrem Häschen Max und seiner Tochter Liesel erzählen. Und mit Maxchen, ihrem schneeweißen Stallhasen bzw. also einem Kaninchen, spielte sie innigst, denn er gehörte nur ihr. Am Waldrand stand der Stall des Kaninchens auf längere Zeit, denn den hatte ihr Vater für sie bauen lassen und sie bauten dann an, als Max eine Tochter bekam. Als es Ende des Kriegs dann auf die Flucht gehen sollte, sie mussten Berlin verlassen, fragte die 15-Jährige, also unsere Mutter, ihre Eltern, was sie denn mit ihrem Hühnchen machen sollte. Die nimmste mit, hatte ihr Vater ihr versprochen. Und so gestaltete man den Stall etwas um und hatte dann die Hühnchen darin und sie machte noch einen extra kleineren Kistchenstall und in dem waren die kleinen Hühner untergebracht, wenn sie im Lastwagen mitfuhren. Und da ging es um einen Lastwagen, der sie aus Berlin wegtransportierte nach Schleswig-Holstein auf ein Gut, das Gut Hasselburg. Und das ist heute eine Musikstiftung, wer das nicht kennt. Und da waren sie dann für 1-2 Jahre. Und dort waren also diese Hühner untergebracht und der kleine Hahn auch, wie gesagt, mit anderen Tieren in der Nähe, aber nie zusammen. Und wir möchten Ihnen, wie gesagt, diese Geschichten bringen, die unsere Mutter uns erzählt hat und für mich dann nochmal fürs Radio aufgenommen hat. Und unsere Mutter bleibt uns in guter Erinnerung mit diesen wunderbaren Geschichten und wir hoffen, Sie haben auch Freude daran in diesem schönen Frühling und mit natürlich einem Osterfest, das Sie jetzt begehen können. Am Mikrofon Susanne Nielsen im Gespräch mit unserer Mutter Anneliese Schmidt. Viel Vergnügen. Sag mal, erzähl mir doch mal, du hast doch mal ein Häschen gehabt. Ja. Einen kleinen weißen Hasen. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Meine Mutter hat mir den geschenkt. Wie alt warst du? Wie alt war ich? Vielleicht 10? Aha. Ich weiß nicht mehr so genau. 10 Jahre. Und zwar hat mein Vater mir heimlich ein Ställchen bauen lassen beim Schreiner. Ja. Und meine Mutter hat dann das Häschen da reingesetzt in das Stroh. Und dann haben sie mich gerufen, meine Eltern, komm doch mal her. Es war im Sommer, glaube ich, oder im Frühjahr wahrscheinlich. Also nicht so zu einem Geburtstag, sondern Nein, einfach so. Und dann bin ich gegangen und ich wusste nicht, was sie von mir wollten. Und dann habe ich das gesehen. Der stand auf dem Balkon. Aha. Über dem Abfluss wohlgemerkt. Irgendwie riecht das ja mit der Zeit dann auch nicht so ganz gut. Und dann hopste ein kleines weißes Häschen mit roten Augen in dem Stroh oben. Aha. Ganz klein. Aha. Ja. Das war für mich nun etwas ganz Neues und ich musste natürlich erst mal zusehen, was macht man damit? Erst mal den Stall sauber machen, das war ja klar. Hast du ihn rausgenommen? Ja, sicher. Ich habe ihn auf den Arm genommen, auf den Schoß genommen. Ach, ich habe ihn so lieb gehabt. Und hast du ihn gleich benannt oder haben die ihn dir benannt? Ich weiß auch nicht, warum. Also du hast ihn Max genannt? Max habe ich ihn genannt. Ja. Das war das Maxchen. Ja. Und dann musste ich ja erst mal sehen, was füttert man diesem Tier? Haben deine Eltern da keine Anleitung gehabt? Nein, ich weiß nicht. Ich habe mir das abgeguckt wahrscheinlich. Ja. Waren noch andere Hasen? Sie, die haben doch Hasen. Das kam später. Also erst stand der auf dem Balkon. Mhm. Aber mit der Zeit machte der